Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun geht es gleich los. Mit Dominik, Jürgen und Philipp. Bei A, der Kurzform von A. Viel Spaß nun, denn jetzt geht's los mit A. Ja, und nicht nur die drei sind gerade unterwegs, sondern wir haben auch noch wunderbare Gäste weiterhin von der Achterrasse hier geladen. Und zwar sind das Benji. Tach. Josh. Hallo. Dominik. Einen wunderschönen guten Abend. Und Tom. Hi. Und die üblichen drei Nasen, Philipp, Dominik und Jürgen, sind auch dabei. Das ist nicht der Rede wert. Und ich habe, dagegen aller Rede wert ist eine E-Mail, die ich bekommen habe. Und zwar lese ich hier vor und alle dürfen mitraten. Hallo Philipp. Erstmal muss ich mich bei euch allen drei bedanken für die tolle Arbeit, die ihr leistet. Ich wollte mich auch mal versuchen als Schreiber und habe ein kleines Ratespiel für eine Folge geschrieben. Ich finde es toll, dass er es auch so hingeschrieben hat. Ich hoffe, es ist brauchbar. Liebe Grüße aus Innsbruck, Stefan. War das jetzt schon eins der Fremdwörter, vor denen du Angst hattest? Ja, okay. Weil da ist ein Accent d'aigu. Der ist Österreichs, ja, Ausland. Ja. Aber was für ein schönes Ländchen. Hinweis 1. Ich wurde 1887 in der Schweiz geboren, nahm aber im Alter von 43 Jahren die französische Staatsangehörigkeit an. Das haben einige gemacht, glaube ich. Ja, das schränkt das Ganze ja deutlich ein. Also ich wüsste schon, aber ich will es einfach noch nicht. Hey, das ist mein Spruch. Vielleicht der die Toblerone erfunden hat. Oh, das ist ein guter Mann. Ich habe neulich eine Toblerone gegessen mit so Fruchtstücken drin. Die war echt ziemlich pornös. Hast du dir wehgetan dabei? Nein, meine Zähne sind erstaunlich gut. Ja, aber es geht ja so hinter die Zähne. Das ist ja so, das macht ja so den oberen Rachenraum. Zieht das ja so in Mitleidenschaft. Das Geheimnis ist tatsächlich, dass du es mit den Backenzähnen essen musst. Ja, ich habe schon. Philipp hat auch schon mal erklärt in irgendeiner Folge, wie man Toblerone richtig. Man muss die zusammendrücken und brechen, oder? Dachte ich. Ja. Ja. Aber ich habe schon Jahrzehnte keine Toblerone mehr gegessen. Ja, das ist doch so ein Duty-Free-Ding, was man dann immer kauft. Ja, ne, der Klassiker. Es gibt ja immer so Sprüche, die sowohl bei so und so als auch bei so und so gehen. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, so, das wird jetzt auch gut bei so einem Folterhandbuch der CIA klappen. Man muss sie doch zusammenbrechen und dann. Also bei Duty-Free bin ich ganz klassisch unterwegs und da kaufe ich nur Kippen und Schnaps. Ich habe heute einen Artikel gelesen, wo man PlayStation 5s kaufen kann, weil ich tatsächlich einer derjenigen bin, die beständig suchen. Und tatsächlich ist irgendwie an einem türkischen Flughafen gibt's wohl welche für 1.000 Euro. Und da ist so ein Foto von so einem ganzen Stapel irgendwie und dann kannst du halt irgendwie 1.000. Normal kosten irgendwie die schon 800 Euro in der Türkei. Und der Flughafen haut nochmal 200 drauf. Aber ja, muss ich jetzt dran denken. So, das ist einfach, das passiert. Sorry. Also wer der Lordschaft eine PlayStation schenken will, tut euch keinen Zwang an. Ich glaube, es wird sogar schon reichen, wenn ihr mir sagt, wo ich eine Digitalversion herkriege. Also schenken muss niemand, aber das ist ja Informationssinne, die Währung des 21. Jahrhunderts. Und in dem konkreten Fall ist es tatsächlich die Information, wo ich überhaupt eine kaufen könnte. Aber es geht ja sicherlich nicht nur mir so. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen Hinweis, oder? Ja, weil der ist auch Gold wert. Wie hier Hinweis Nummer 2. Meine Mutter Marie-Charlotte Amélie war Musikerin und mein Vater Georges-Édouard war Emaillierer von Uhrengehäusen mit eigener Werkstatt in La Chaux-de-Fonds, dem damaligen Zentrum der Schweizer Uhrenindustrie. Der Erfinder der Kuckucksuhr. Aber die Erfindung der Swatch-Uhr. Herr Swatch. Peter Swatch. Peter Swatch. Musik und Uhren, ja, oder so eine Spieluhr, so, wo so Ballerinas tanzen oder sowas. Naja, das geht eher mit Emaille zusammen irgendwie. Hm. Aber Emaille ist doch auch das, was man übers Internet verschickt. Hinweis 3. Hier begann ich auch im Alter von 13 Jahren eine Lehre als Klavierer und Ziseleur. Als Klavierer? Ist das ein Beruf? Oder vielleicht heißt es auch Ziseleur? Ich weiß es nicht. Ich sag mal Ziseleur. Für alle, die es gerne wissen möchten, Ziseleur an der Kunstgewerbeschule École d'Art. Also falls wir wirklich irgendwann nochmal so eine Art Durchbruch haben, wäre es voll geil, wenn wir so einen Editor einstellen würden, der immer alles für uns recherchiert vorab, dass solche peinlichen Recherchefehler und dass wir nicht wissen, wie was ausgesprochen wird und so, dass einfach wir das alles vorher so dem Typen dann oder der Typin so geben so und dann so total exzentrisch so bitte lautmalerisch alles umschreiben, dass wir uns auf keinen Fall blamieren mit Unwissen und so. Das fände ich super. Ja, oder die nehmen einfach komplett die Folgen für uns auf. Ja, das ist der nächste Step. Mit euren Stimmen. Aber da ist irgendein Deepfake dabei, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Ja. Kannst du genau, Deepfake, voll gut. Genau. Kannst du den Namen der Schule nochmal wiederholen? Mir war, als wäre es die Ach-Schule gewesen. Also die École d'Art? Ja. Naja, das heißt einfach Schule der Kunst. Ach, du hast es. Also École d'Apostrophe Art. Ja, du hast die ein bisschen hinten raus. Das hab ich habe dich missverstanden. Okay. Ja, ihr liest ja auch in der Schweiz. Ja, genau. Oder Entschuldigung, École d'Art. Jetzt wird es klingonisch. Ja. Oder Katzengewöllisch. Hinweis 4. Später, als ich bereits 47 Jahre alt bin, erhalte ich einen Ehrendoktor der Universität Zürich. Weitere Folgen von der Universität Cambridge, der ETH Zürich, der Nationaluniversität Kolumbien, der Universität in Genf. Ich bin Ritter, Kommandeur und Großoffizier der französischen Ehrenlegion. Und natürlich das Wichtigste zum Schluss, nach mir wurde ein Asteroid benannt. Kommt nicht DJ Bobo aus der Schweiz? Ja, DJ vielleicht bist du da Bobo. Etwas auf der Spur. Er lebt halt noch. ETH. Ihr wisst ja alle, was Bobo auf Japanisch heißt. Nö. Also, das ist eine der bekannten Dinge, die quasi, einer der Namen, die nicht für die Globalisierung quasi ausgewählt wurden. Und Bobo ist wohl das Intimere der weiblichen primären Geschlechtsteile. Auf Japanisch. Was halt für so ein Family Act tatsächlich schwierig ist. Auf Details gehe ich gerne privat ein. Aber du bist jetzt gerade einfach über eine Frage aus dem Publikum, aus unserer Verstärkungsrunde hier hinweggegangen. Ja, bitte? ETH, das ist auch dann eine technische Hochschule, ne? Oder? Ich gehe davon aus, ja. Also vielleicht geht es in diese Richtung, so nach dem Motto, wenn ich da eine Ehrendoktorschaft bekomme, dann bestimmt nicht, weil ich schön schreiben kann. Respekt. Ja, und ein sehr schlauer Gedanke. Ein bisschen Militär war ja auch irgendwie mit drin. Hinweis 5. Meine politische Haltung war lange Zeit nicht klar. Doch in den 30ern ließ ich klar meine Sympathien für die politische Rechte erkennen, was dazu führte, dass sich einige Mitarbeiter von mir distanzierten. Heute ist klar, dass ich mit den Faschisten Hitler und der Vichy-Regierung sympathisierte und von dieser auch Aufträge erhielt, welche ich dann auch ausführte. Du deutest an, dass wir weiter wären, wenn wir seinen Beruf wüssten? Können dir helfen vielleicht. Weiß, naja, irgendein Schweizer oder Forscher sowas? Oder sowas. Oder Hitler hat doch gern gebaut. Vielleicht Architekt oder sowas. Ein schweizerisch-französischer Rechter, der eventuell technisch studiert hat. Hinweis 6. Mit 27 erhielt ich ein Patent für die industrielle Serienfertigung von Häusern in Stahlbeton-Skelettbauweise aus vorgefertigten Teilen, auch bekannt als System Domino. Wieso sind die immer alle umgefallen, oder? Hast du das jetzt absichtlich so ausgesprochen? Hat das eine Bewandtnis oder war das jetzt nur... Nein, das hat wirklich einen Trainer. Also DOM-DMO. Das ist ein fantastischer Doppelname. Domino. Auch niemals davon gehört. Ja, aber Architektur war doch dann schon gar nicht so schlecht. Wie wäre es mit Le Corbusier? Bing, bing, bing, bing, bing. Ah, nein. Mein Name ist Le Corbusier. Aber vorher lese ich nochmal die restlichen Hinweise vor. Eines meiner bekannteren Zitate lautet: Architektur ist das kunstvolle, korrekte und großartige Spiel der unter dem Licht versammelten Baukörper. Unsere Augen sind geschaffen, die Formen unter dem Licht zu sehen. Lichter und Schatten enthüllen die Formen. Ja, man kann es schon aber alles so formulieren, als wäre es irgendwas Hochtrabendes, ne? Ja. So ein bisschen Häuser. Wäre ja fast, als wäre mein Text. Ein bisschen Häuser dahinstellen. Und dann ging ich ums Eck. Das kann doch nicht so schwer sein. Und dann war das Eck weg. Hinweis 8. Ja. Als ich im Alter von 77 Jahren verstarb, lebte ich in einer Holzhütte, welche 3,66 auf 3,66 Meter groß und 2,26 Meter hoch war. Ich ertrank im Mittelmeer in der Nähe von Kap Martin. War das seine Hütte ertrunken? Oder? Ja, so kam es mir jetzt auch vor. War das ein Statement, Hütte? Diese Hütte? Das weiß Hausboot. Ich nicht. Oder war er einfach arm? Ich glaube nicht, dass der arm war. Also dann war es bestimmt ein Statement. Naja, oder er war halt gerade irgendwie auf seinem lustigen Boot unterwegs. Ich baue mir jetzt eine Kiste und schwimme nach Australien. Er hat ein paar Spaghetti dabei. Ja. Hinweis 9. 1952 wurde der Grundstein für die Planstadt Chandigarh in Indien gelegt, welche ich entworfen hatte. Und eben. Eine komplette Stadt entworfen quasi? Ja. Ah, okay. Ja, Dominik, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Dominica oder Dominico oder so, die Hauptstadt der Dominikanischen Republik ist, glaube ich, auch irgendwie. Nee, Brasilia ist komplett auf dem Reißbrett entstanden. Ja, genau. Ja, genau, das habe ich jetzt verwechselt, tatsächlich. Ah ja, Moment, hier stehen noch mehr Dinge dazu. Eben diese Stadt habe ich in Sektoren aufgeteilt. In diesen wird entweder gewohnt, verkauft oder gearbeitet. Also ein bisschen gegenläufig zu diesen, wie hieß diese Bewegung, diese Wohnfabrik, dass du so alles auf einmal hast. Hier wirklich eher so eine Sektorenaufteilung. So ist zum Beispiel Sektor 17 der Einkaufssektor, Sektor 35 Gastronomie und Restaurantsektor. Diese Funktionenteilung führte dazu, dass der Bahnhof von Chandigarh 8 Kilometer außerhalb der Stadt liegt und Chandigarh zur Stadt der langen Wege macht. Das klingt tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Also hat sich da jemand mal lang Gedanken gemacht, wie man so eine Stadt aufbaut. Genau. Aber wie bist du drauf gekommen? Ah, okay. Noch? Ich davon? Ja? Über dieser architektonische Bezug mit dem dann mit diesen Betonfertigteilen, da weiß ich, dass er da viel damit gemacht hat. Aber also dieser Bezug zu den Rechten, das kannte ich noch überhaupt nicht. Das ist bisher noch an mir vorbeigegangen. So was Neues. Dafür sind wir da, gell? Hier, ja, eben, Aufklärung. Deswegen höre ich euch. Genau. Mein wahrer Name ist Charles-Édouard Jenner-Cri, ist heute aber kaum bekannt. Besser bekannt bin ich unter meinem Künstlernamen, der sich aus dem Namen meiner Urgroßmutter, Corbeau, zu Deutsch Rabe, zusammensetzt. Mein Name ist Le Corbusier. Ich war ein schweizerisch-französischer Architekt. Architekturtheoretiker, Stadtplaner, Maler, Zeichner, Bildhauer und Möbeldesigner. Also er war noch nicht mal Architekt, er war ein Architekturtheoretiker. Das ist ja geil. Das hat man in der Stadt dann gemerkt, genau. Ja, genau. Da habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Mensch, einfach mal was anders machen. Ich war einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Seit 2016 gehören 17 meiner Bauten in 7 verschiedenen Ländern zum UNESCO-Welterbe. Okay, ich hab den noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich hatte Kunstleistungskurs. Oh. Ah. Respekt. Ah, das ist mal wieder mein Problem, ne? Irgendwie so Kunst abgewählt und dafür Musik gehabt. So. Naja, also ich, ja, aber deswegen. Ich hatte mündliche Abiturprüfung in Kunst und ich kannte den jetzt auch nicht. Also das, so viel nur dazu. Aber ich würde sagen, Stefan, das ist sehr gut gelungen, hier irgendwie so diese Hinweise genau schön hinzudrehen. Das war mir ein Fest. Vielen Dank dafür. Muchas gracias. Ja, sehr gut. Danke. Ja, und wie passend, dass wir jetzt hier Verstärkung hatten, denn wenn der Philipp das dem Dominik und mir vorgelesen hätte, dann können wir uns sicher alle ausmalen, was passiert wäre. Ja, Staub. Hall. Grünzippen. Tumbleweed. Von daher, ja, vielen Dank. Machen wir noch weiter, oder? Eins machen wir noch, oder? Ja. Geht noch. Oh, aber nein, das, geht nur. Oh, nein, aber geht das hören unsere Hörenden erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Und wie fühlt sich dieser totale Triumph an? Ach, super. Ist das jetzt, also ist schon, also so in den Top 5 der Dinge, die dir in deinem Leben Gutes passiert sind, oder? Ja, genau. Das kann ich meinen Enkel erzählen. Ist sehr gut. Gewinne ich nicht dran, das High, das brauchst du dann immer wieder und du brauchst immer mehr und dann, ja, es genau. Reicht nie, nie reicht es. Da muss ich meinen eigenen Podcast aufmachen. Ja, ja, das irgendwie, das führt zu nichts Gutem, sei es dir gewarnt. Das High. Großartig.